An jedem Tag, da du mir Treue versprochen, als ich in Wonne und Schmerz zu deinen Füßen rang. Da, ja da, da ist in meiner Brust der Morgen angebrochen, gestiegen, zum ersten Mal war meiner Seele Drang, gestiegen, zum ersten Mal war meiner Seele Drang. Aus trüber freudenloser Nacht bin ich zum hellen Leben da. Ich liebe dich mit Argwohn und Bangen, mit Rat.